1. Daraufhin antwortet der Herr Hiob aus einem Stimmen Sprach, 2. Wer ist es, der meinen Plan mit Worten one wissen verdunkelt? 3. Bereite dich nun vor wie ein Mann, dich word dich fragen, und du sollst mir antworten. 4. Wo warst du, als ich dir de grundet? Sages, wenn du wirklich einzig besitzt. 5. Wer hat ihr mass festgelegt, oder wer hat die Messchen über sie gespannt? 6. Worauf sind ihr Fundamente gesetzt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt? 7. Waren die Morgenstern gemeinsam jubelten und Gottesohn vor Freud schrien? 8. Wer verschloss das Meer mit Toren, als es aus dem Schoster oder Herverbrag? 9. Als ich Wolken zu seinem Gewand machte und dickte Finsternis zu seinen Windeln? 10. Als ich im sein Grenzen setzte und Riegel und Tor anbracht? 11. In Sprach, bis hier her sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Hochmut deiner Wellen brechen. 12. As du gemmels in deinem Leben dem Morgen befohlen oder dem Tagesanbruch seinen Platz zu gewiesen. 13. Damit die Enden der Oder ergreift und die Frevle von übertrieben werden? 14. Die Erde verandert sich wie Tun unter einem Siegel, sie nimmt Gestalten wie ein Gewand. 15. Den Frevlen Werde liegt entzogen und der bereits erhoben am Wort zerschmettert. 16. Bist du zu den Quellen des Meers gelangt und hast du den Grund der Tiefe erforscht? 17. Haben sich die Tor des Todes geöffnet und hast du die Tor der tiefsten Finsternis gesehen? 18. Hast du die Weite der Oder überblickt? Sages, when du all dies weißt? 19. Wo ist der Weg dorthin, wo das Licht wohnt, und wo ist der Ort der Finsternis? 20. Damit du sie zu ihrem Bereich führen und die Fade zu ihrem Haus kennen konntest. 21. Du weißt es sicher, denn du wurdest ja damals geboren, und die Saal deiner Tage ist groß. 22. Bist du zu den Wurzhausen des Schnees gelangt und hast du die Wurzhauser des Hegels gesehen? 23. Die ich für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und des Kriegs aufbewahrt habe. 24. Wo ist der Weg dorthin, wo sich das Licht verteilt und der Ostwind sich über die Erde ausbreitet? 25. Wer hat dem Regen Kanali gegraben und dem Blitz einen Weg gebahnt? 26. Damit es auf unbewohntes Land regnet, auf die Wüste, wo kein Mensch lebt. 27. Am Odland und Wildnis zu Sattigen und frisch Grau Wachsen zu lassen? 28. Hat der Regen einen Vater, oder wer hat die Tortrapfen hervorgebracht? 29. Aus wessen Schoss kam das Eis hervor, und wer hat den Rief des Himmels geboren? 30. Die Wasser verdichten sich wie Stein, und die Oberflasch der Flutter start. 31. Kannst du die Bande der Pledgerden Nupfen oder die Fesseln des Orions lösen? 32. Fährst du die Sternbilder zu ihrer Zeit heraus und leitest du den großen Baron mit seinen Jungen? 33. Kennst du die Gesetz des Himmels, oder bestimmst du sein Herrschaft über die Erde? 34. Erhebst du den Stimm zu den Wolken, damit ein Flut von Wasser dich bedeckt? 35. Sendest du Blitz aus, damit sie sehen und zu dir sagen, hier sind wir. 36. Wer hat den Wolken Weisheit verliehen oder wer gab dem Wetterphänomen Verstand? 37. Wer zahlt die Wolken mit Weisheit, und wer kippt die Wasserkrug des Himmels aus? 38. Wenn der Storb zu festem Boden word und die Erdscholen aneinander haften? 39. Jagst du Butte für die Lohen und stillst du den Hunger der Jungen Lohen? 40. Wenn sie sich in ihren Verstecken ducken und im Dickicht auf Butte lauen? 41. Wer versorgt den Raben mit Nahrung, wenn sein Jungen zu Gott schreien und one Futter am Herren?